100? Ich dreh noch völlig durch. Frohe Wichsnacht, Fickolaus! Du stehst auf Bio-Scheiße? Was hältst du davon, wenn ich dir deine beiden Eier püriere und sie dir ins Maul stopfe? Wichsnacht, Fickolaus! Yeah.